Also nimmt man die gesamte Bevölkerung in eine Art Geiselhaft. So sieht dumpfbackige, fanatische, blinde, Brett vor dem Kopf Politik aus. Estem escoltant Niemandsland. Guten Tag. Es ist Montag. Hier beginnt ein neues Niemandsland. Von 13 bis 15 Uhr senden wir wie immer direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas auf Kontrabande FM 91.4. Von 13 bis 15 Uhr von der Plaza Real, auch live im Internet unter www.contrabanda.org. Wir sind Niemandsland, eine Sendung für Menschen in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Und wir sind auch weltweit zu hören. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel Musik. Wir von Contrabanda machen ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Wir sind eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Herzlich willkommen. Es ist Montag, der 18. Februar 2019. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie Detlef Jeskatz. País, país rico en sol, en sangre vertida y seca al sol, para que adorne, dicen ellos, la enseña. País rico en olivos, naranjas, monjas, cobre, panderetas y vinos, mucho espíritu y bastante ganado. País rico en tradiciones sacrosantas, historia y grandes muertos. País rico en salvaciones. País rico en ricos, solo el pueblo pobre. País, desde luego, antiguo, milenario o más, no solo en piedras y en nombres igualmente gastados, sino en usos, costumbres, feudos y sobre todo en devociones inmemoriales. País viejo, padrastro ya inmisericorde, con delirios, ay, de grandeza, dicen, manías y rencores de viejo loco. Solo el pueblo joven. Eugenio de Nora. Poesía, 1975. Eugenio de Nora. Land. Land reich an Sonne, an Blut, vergossen, vertrocknet an der Sonne, als Fahnenzieher, sagen sie, Land reich an Oliven, Orangen, Nonnen, Kupfer, Tamburinen und Wein, viel Geist und noch mehr Vieh. Land reich an unantastbaren Traditionen, Historie und großen Toten. Land reich an Heil, Land reich an Reichen, nur das Volk arm. Land alt, natürlich, tausendjährig oder mehr, nicht nur an Steinen und Namen, die gleichermaßen abgetragen, auch an Sitten, Lehen, Bräuchen und vor allem an Frömmigkeit seit eh und je. Altes Land, Rabenvater, schon ohne Erbarmen, voller Wahn, von Größe, sagen sie, Verrücktheit und Groll eines irren Alten. Nur das Volk, jung. Deutsch von Verena Keller. Manías y rencores de viejo loco. Solo el pueblo, joven. Manchmal fängt meine Seele Feuer an. Manchmal ist ein Lächeln noch zu teuer. Manchmal ist nichts schon sehr viel. Meistens ist manchmal nur ein Spiel. Gestern dröhnte der Wind wie ein Ungeheuer. Gestern durch das Gemäuer. Gestern steckte alles tief im Dreck. Heute ist gestern schon weit. Durchdringt das Morgenlicht. Leise schreit die Pflicht dir ins Gesicht. Leise tropft die Wut durch das Sieb. Leise Stimmen für den Krieg. Niemals läuft die Wahrheit geradeaus. Niemals wohnt Gott in diesem Haus. Der Henker ein Preis. Immer steht das Schicksal auf dem Mais. Auf dem Mais. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 108. Die Schlacht bei Brunete und die Bedeutung des Einsatzes der Legion Condor. No pasarán. Pasaremos. En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares. Dispuestos a luchar hasta matar el último latino. Dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos. Nach großen Anfangserfolgen der Republikaner vor Brunete kommt im Juli 1937 der Rückschlag. Wie Luigi Longo schreibt, ist die Lage in den frühen Nachmittagsstunden des 23. Juli 1937 für die Republikaner recht kritisch. Die faschistischen Panzer kommen bis an die ersten Häuser Brunettes heran. Nur einige kleine Einheiten, die nicht von der Panik ergriffen sind, klammern sich an das Gelände und versperren dem Feind den Weg. Sturmtruppen werden eingesetzt, um die Flüchtenden aufzuhalten und die ungesicherten Abschnitte zu besetzen. Mit übermenschlicher Anstrengung gelingt es den Kommandeuren und Kommissaren schließlich, ihre Leute wieder in die Hand zu bekommen, sie wieder ins Gefecht zu führen und sie in den zu verteidigenden Stellungen festzuhalten. Der Friedhof von Brunete wird von uns besetzt und in Kürze in ein verschanztes Lager und in eine Festung umgewandelt. Der Schatten der Niederlage ist gewichen. Es gibt wieder eine Linie. Die Männer führen wieder die Befehle aus. Sie kämpfen und leisten Widerstand. Am 24. Juli muss die 11. Internationale Brigade an ihrem Abschnitt zwischen Quijorna und Brunete allein mindestens 8 Angriffe zurückweisen, die alle von Artillerie und zahlreichen kleinen Panzern kräftig unterstützt werden. Aber das Feuer unserer Batterien und unserer Infanterie treibt sie in die Flucht. In einem energischen Gegenangriff gelingt es der Brigade, etwa 20 Gefangene zu machen und reichlich Kriegsmaterial einzubringen. Am gleichen Tag können aber auch die Faschisten Brunete völlig und endgültig wieder besetzen. Diese Besetzung gestaltet die Lage unserer Einheiten auf dem linken Ufer des Guadarrama äußerst kritisch. Da sie ihrerseits von starken faschistischen Kolonnen von vorn und in der Flanke bedrängt werden und die Gefahr besteht, dass sie abgeschnitten werden, sind sie gezwungen, den Fluss zu überschreiten und sich auf seinem rechten Ufer festzusetzen. Hier trägt die 15. Brigade die einigen spanischen Einheiten, welche vor Villanueva del Pardillo in eine schwierige Situation geraten waren, tatkräftig Hilfe geleistet hat, mit den Truppen Listas im Verlauf des 26. dazu bei, die faschistischen Angriffe vor Villanueva de la Cañada aufzuhalten, das fest in unserem Besitz bleibt. Die stärker mitgenommene 13. Brigade geht in die zweite Linie, um reorganisiert zu werden. Von welcher Bedeutung nun der Einsatz der Legion Condor bei der Gegenoffensive der Nationalen ist, geht aus den Aufzeichnungen des deutschen Luftwaffenoffiziers Hauptmann Harder hervor. Harder schreibt am 23. Juli 1937. Die Martin-Bomber werden immer frecher. Fast täglich versuchen sie, Avila zu bombardieren. Feldwebel Bodem schießt dabei einen ab. Sie bombardieren Talavera. Zweimal jetzt schon hier unser Escalona, aber so schlecht, dass bis jetzt auch noch nicht ein Splitter auf den Platz gefallen ist. Dabei geben sie dann abends im Radio durch, sie hätten Escalona bombardiert und 20 Flugzeuge zerstört. Schneidig! Wir machen wieder einige Angriffe auf allgemeine Ziele und bekommen bei einem Angriff wieder ziemlichen Flakzauber vorgesetzt. Dicht um uns herum liegen die Explosionen. So nah manchmal, dass wir es durch unsere schweren Motoren hören. Kommandeur- und Staffelführerbesprechung in Escalona. Bevor Oberstleutnant Richthofen, der Chef des Stabes, kommt, tankt man sich noch einmal so richtig mit Nachrichten voll. Der Feind soll in den Kämpfen schon etwa 25.000 Mann Verluste erlitten haben, davon 5.000 Tote. Oberstleutnant von Richthofen kommt. Meine Herren, ich melde. Der älteste Kommandeur macht seine Meldung. Morgen soll der erste große Gegenangriff starten. Die ersten Bomberstaffeln erhalten ihre Ziele zugewiesen. Unter den bei Brunete eingesetzten deutschen Fliegern befindet sich Leutnant Adolf Galland. Im Zweiten Weltkrieg wird er einer der berühmtesten Fliegerhelden in Hitlers Luftwaffe werden. In der Brunette-Offensive probt die Legion Condor auch die Unterstützung von Infanterieangriffen. 24. Juli 1937. Wir sammeln uns dann in Richtung Brunette zur Unterstützung des Infanterieangriffs. Die eigene Infanterie steht deutlich sichtbar in den Bereitstellungen und macht sofort, als sie unsere Hilfe erkennt, Sturmangriff. Obgleich wir nur noch wenig Munition und Bomben haben, können wir die feindliche Infanterie so erschüttern, dass sie nach einigen frechen Angriffen die Stellungen verlässt und in kopfloser Flucht wegrennt. Eine überhöhte Stellung schaltet Galland noch durch glücklichen Notwurf aus. Immer wieder gehen wir hinunter, nur noch die Panik verstärkend, nicht mehr vernichtend wirkend. Zwei Aufträge haben wir restlos erfüllt. Es war aber auch alles dran und wir sind alle genauso fertig wie stolz. Trotz allem geht es nachmittags wieder weiter. Der Angriff der Infanterie ist nach anfänglichen Erfolgen an rückwärtigen feindlichen Gräben zum Stehen gekommen. Bei Kichorna soll ein Flankenangriff versucht werden. Der Feind hat hier wundervolle Gräben ausgehoben, saubere, enge Zickzackwinkel und stark ausbetoniert. Wir erreichen wenig und ernten starke Treffer. Mir schießen sie von rückwärts in den Propeller. Am Spätnachmittag greifen wir nochmals an, zusammen mit der dritten Staffel. 25. Juli 1937. Leutnant Adolf Galland fährt in seinem Bericht fort. Der entscheidende Großangriff ist fällig. Gegen 15 Uhr werden wir eingesetzt. Unmittelbar vor uns fliegen die schweren Bomber und lassen Villanueva de la Cañada in Rauch und Dreck zurück. Es ist ein schauriges Bild. Straßenweise brennen die Häuser und hoch schlägt das Feuer über die Dächer. Die Straßen sind verschüttet und verstopft. Überall ist der Feind im Abbau. Einzelne Wagen und ganze Kolonnen kommen aus allen Schluchten und versuchen durch das brennende, halb verschüttete Dorf zu entkommen. Wo man hinsieht, Ziele über Ziele. Die Infanterie bricht sofort, als wir Tiefflieger erscheinen, im Sturmangriff los und nach einigen ganz tiefen Angriffen verlässt der Feind seine Gräben. Überall kommen sie heraus, hier ein Zug, dort eine Kompanie. Kopflos laufen sie in Reihen hintereinander über die offenen Felder, wild gewordene Pferde zwischendurch, dann wieder Autos in wilder Fahrt und viele Tanks, immerzu schießend. Langsam schaukeln sie neben den Straßen nach Norden. Es ist schwer, den fliehenden Feind und die im Sturmangriff verfolgenden Nationalen zu unterscheiden. Rücksichtslos greifen wir in den Endkampf ein. Die Staffel ist fast aufgelöst und jeder sucht sich seine Ziele. Von oben sehen wir, dass die feindlichen Gräben gestopft voll sind von Deckungssuchenden. Wir streichen sie mit unseren Maschinengewehren ab und wissen, dass kaum eine Kugel daneben gehen kann. Wie furchtbar die Wirkung eines solchen Tiefangriffs sein kann, zeigte das Ergebnis, als man in einzelnen Gräben, die wir so beschossen hatten, über 100 Tote fand. Dieser Tag muss für den Feind fürchterlich gewesen sein. Am Abend versuchte ich noch mit meinen Flugzeugführern in das heute wieder eroberte Brunette einzudringen. Die feindliche Artillerie schoss jedoch so heftig, dass wir nicht einmal bis an den Stadtrand kamen und trotzdem noch manches Mal hinlegen üben mussten, bevor wir wieder an unsere Autos kamen. 27. Juli 1937. Leutnant Adolf Galland fährt fort. Einen Einsatz machten wir gestern noch, fanden aber nach den fantastischen Zielen der letzten Tage nichts Besonderes. Heute Morgen war hier wieder Kommandeur und Staffelführer Besprechung und Oberstleutnant Richthofen sprach uns seine besondere Anerkennung aus. Der Feind hätte eine panische Furcht vor uns. Und wenn wir nicht so aufopferungsvoll geflogen wären und immer wieder den Angriff vorwärts getrieben hätten, stände heute die Front nicht dort, wo sie im Augenblick steht. 6.000 bis 8.000 Mann Verluste soll der Gegner am 25. Juli erlitten haben. Leider hat die eigene Infanterie wegen vorheriger starker Verluste nicht genügend nachdrücken und den Erfolg entsprechend ausnützen können. Das Schlusswort über die Schlacht von Brunette spricht Luigi Longo. Am 28. Juli finden an der gesamten ausgedehnten Kampfesfront immer noch heftige Kämpfe statt. An ihnen nehmen zusammen mit allen im Abschnitt eingesetzten spanischen Einheiten die 11., die 12. und die 150. Internationale Brigade teil. Doch die Stellungen bleiben unverändert. Unsere Linien festigen sich endgültig vor Quijorna, Villanueva de la Cañada, entlang dem Rio Aulencia, am Rande von Villanueva del Pardillo und entlang dem Rio Guadarrama bis zur Retamar-Brücke. Am 31. Juli verzichtet der Feind angesichts der Zwecklosigkeit seiner Bemühungen darauf, seine Angriffe fortzusetzen. Er transportiert wieder einmal Truppen und Material nach dem Norden. Wo bis vor wenigen Tagen die grausamste Schlacht wütete, sehe ich bei Einbruch der Dunkelheit in einem spärlichen Wäldchen, wenige hundert Meter vom Feind entfernt, eine mit Stöcken, Stangen und Steinen bewaffnete Gruppe von Garibaldinern herumrennen. Sie spornen sich laut schreiend gegenseitig an. Sie machen Jagd auf einige wilde Kaninchen, die aus ihren Höhlen herausgekommen sind. Am ganzen Abschnitt ist die Ruhe zurückgekehrt. Die Schlacht von Brunette ist zu Ende. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 108, die Schlacht von Brunete, eine Niemandsland-Produktion 2019. Literaturhinweise: Adolf Galland, »Die Ersten und die Letzten«, Darmstadt 1953. Luigi Longo, »Die internationalen Brigaden in Spanien«, Berlin 1958. Zitiert nach dem Buch »Der spanische Bürgerkrieg in Augenzeugenberichten«, herausgegeben und eingeleitet von Hans Christian Kirsch, erschienen 1967 im Karl Rauch Verlag, Düsseldorf. No pasarán. Pasaremos. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4, que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Weißt du, dieser Traum vom Paradies, das Dauerglück, die Macht, die mich verließ. Sobald ich mich ergab in deinen Augen und starb in dir so königlich. Einmal sagst du, wird es alles nicht mehr sein. Einmal werden wir wieder einzeln sein und unser Glück wird nichts mehr taugen. Wir werden wieder zweimal im Leben, zweimal wird es sein. Fühlst du dich nochmal ergeben? Fühlst du noch dieselbe sein? Zweimal im Leben, zweimal sein. Ich werd an deine Seite gehen, ein wenig fremd und frei. Ein Kinderbuch, ein sehnsuchtsvoller Raum, ein Vogelkäfig, ein längst verfaulter Zaun und Baklava und Tanz in Elternkleidung. Wie viel Zeit liegt davon zurück? Einmal sagst du, wird es alles wieder sein. Einmal werden wir wie ein alter Wein und nichts von gestern wird uns dann verkleiden. Was noch fremd ist, ist dann unser Glück. Zweimal im Leben, zweimal wird es sein. Willst du dich mich nochmal ergeben, wirst du noch dieselbe sein. Zweimal im Leben, zweimal wird es sein. Ich werd an deiner Seite gehen, ein wenig fremd und eigenartig frei. Zweimal im Leben wird es sein. Zweimal. Sie hören Niemandsland. An einem frühlingshaften Winternachmittag hier in der gräflichen Stadt Barcelona. Die Temperaturen liegen so bei 12, 13, 14 Grad, gefühlte 15 Grad hier im Studio. Unten am Hafen gefühlte 7 Grad. Und so fühlt jeder, was er will. Aber die Sonne scheint. War wieder eine hässliche Woche, politisch betrachtet eine sehr hässliche Woche. Wir werden gleich kommentieren. Ich mache mal gerade Mikrocheck mit Werner und dann geht's direkt los mit aktuellen Themen. Ja, hier sind wir jetzt. Wir haben gerade mal einen kleinen Mikrotest gemacht und begrüßen Werner. Guten Tag, hallo. Hallo, dann begrüße ich den Rest der Welt und dann können wir anfangen. Womit? Was schlägst du vor? Ja, da die Woche so hässlich ist, beginnen wir mit der häuslichen Hässlichkeit, die sich hier abspielt. Der Fahnenkrieg um die nationalen Identitäten, der tobt auf einen neuen Höhepunkt zu. Dann natürlich auch die hässliche Intrige in der Karibik. Kuba schlägt mittlerweile Alarm. Amerikanische Truppen sind schon an der Grenze von Venezuela zusammengezogen worden. Man rechnet am Tag, wo der selbsternannte und von Trump ernannte Gegenpräsident die sogenannte Hilfe verteilen will. An diesem Tag rechnet man mit Ausschreitungen und mit politischen Abenteuern, mit militärischen Abenteuern sogar, die dann stattfinden könnten. Man rechnet damit, dass sogar bombardiert wird. Man weiß es nicht. Es sind Gerüchte und die Gerüchteküche in der Karibik, die ist sehr hochgekocht und sehr heiß. Wo man nicht bombardiert, ist hier in Katalonien, oder? Bomben ist noch keine Rede. Bis jetzt noch nicht, ne? Aber es könnte ja bald so weit kommen. Ja, wir hoffen es nicht. Wir hoffen, dass es niemals so weit kommen wird. Aber verrückt sind die genug. Die einen wollen ihr Luftschloss bewahren, ihr quixoteskes Luftschloss von einer Republik, die nicht existiert. Und die anderen wollen ein Spanien verteidigen, das niemand mehr haben will. Wir sind also zwischen diesen beiden Fronten. Ein hässliches, altes, von niemandem gewünschtes Spanien und ein Luftschloss Katalonien, das auch niemand erwarten kann. Da sind wir nun. Ja, genau da sind wir, zwischen zwei Nationalismen, der spanische Nationalismus und der katalanische Nationalismus. Und jetzt müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht zerrieben werden. Und was bei dieser ganzen Geschichte jetzt, wie es jetzt weitergeht in den nächsten Monaten, hat sehr stark auch dann damit zu tun, was bei diesem sogenannten Prozess passiert, der Prozess des Prozess. Und da hat jetzt also diese Gerichtsverhandlung da angefangen gegen die 12 angeklagten Politiker. Puigdemont ist nicht dabei. Und am Dienstag hat er angefangen. Und also es war interessant irgendwo. Ich habe es nicht so genau verfolgt, aber bis jetzt gab es interessante Aspekte. Also die sind jetzt eingelocht da, diese 12 Leute, seit einem Jahr und 4 Monaten ungefähr. Also kurz nach dem sogenannten Referendum vom 1. Oktober. Und ja, kurz auch nach der Flucht von Puigdemont. Wir hatten ja schon öfter betont, wenn Puigdemont nicht abgehauen wäre, wären die wahrscheinlich nicht in der Lage, in der sie jetzt sind. Viele interpretieren das als einen schlauen Schachzug, aber es war wahrscheinlich Feigheit. Der Typ wollte nicht in den Knast. Feigheit oder nicht, Feigheit weiß ich nicht, aber also er hat das Recht natürlich. Wenn du die Republik ausrufst, dann kannst du nicht aus der Republik, die du ausgerufen hast, abhauen. Keine Grenzen für mich, niemand. Der hat Recht zu fliehen, wohin er will. Also wie gesagt, ich hätte das auch gemacht. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Ja gut, aber man muss sagen, auf Spanisch gibt es ein Sprichwort, das heißt tirar la piedra y esconder la mano. Er hat den Stein geworfen und hat die Hand versteckt. Das ist aber ein anderes Thema. Ja, ich meine, in seiner eigenen Logik müsste dieser Mann eigentlich geblieben sein und an der Spitze der Seinen sich dem Feind entgegengestellt haben. Also der war nicht dabei, bekanntlich. Und was erstmal interessant war, Eli Machen, also wie diese 12 Leutchen da auf der Anklagebank sitzen mit dem Gesicht zur Richterbank. Und links die Verteidigung und rechts die Anklage. Und da sitzen sie jetzt und mit ihren belämmernden Gesichtern erstmal. Das war irgendwie schon beeindruckend, das einfach mal zu sehen. Und dann wird es jetzt drum gehen, viel davon abhängen, bis zu welchem Punkt es Ihnen, also den Angeklagten, gelingt, das alles vom Prozess selber, was drumherum passiert, ob die in der Lage sind, das auszuschlachten, die Separatisten, vor der Öffentlichkeit in Katalonien. Ne? Und da ist zum Beispiel auch die große Angst von Puigdemont. Ne? Es gibt ja innerhalb dieser Unabhängigkeitsbewegung 2 große Blocks. Das sind die um Puigdemont herum und die anderen die ERC, diese Esquerra Republicana. Ne? Und der Führer von denen, der ist einer der Angeklagten. Und der Puigdemont, der tummelt sich zwischen Brüssel und Berlin. Und jetzt hat er Angst, dass durch diesen ganzen Rummel um den Prozess herum der Junqueras plötzlich für die Öffentlichkeit präsent ist und wichtiger wird. Und dass er dann also zur Seite geschoben werden könnte. Weil man darf ja nicht vergessen, am 28. April sind ja Wahlen, ja. Und das alles hat damit zu tun. Ne? Ne? Ja, die Situation ist komplex. Wenn es ein Schachspiel wäre, dann wäre das eine sehr, sehr, vielleicht sogar noch ziemlich offene Partie. Man weiß noch nicht. Im Moment ist ja eine Pattsituation. Es ist ein Prozess, der eigentlich niemandem gefällt. Ich glaube, sogar die Anklage hat keine große Lust auf diesen Prozess. Sie müssen da etwas zusammenbasteln und zusammenzimmern, was Rebellion und Ungehorsam und alles ist. Und das ist, sagen wir mal, völkerrechtlich alles manchmal ein bisschen verworren. Nach der spanischen Rechtsprechung hier, nach der Verfassung, haben sie natürlich alle Rechtsmittel in der Hand, um gegen Leute vorzugehen, die den Staat zerschlagen und demontieren wollen. Die Katalanisten sehen das natürlich ganz anders. Die sagen, es gibt ein Menschenrecht auf, habe ich gestern einen Twitter bekommen, es gibt ein Menschenrecht auf eine Selbstbestimmung, und einen Twitter haben wir auch noch bekommen, der war völlig lustig, der macht die Runde im Moment bei den Independentistas, der heißt, es gibt kein internationales Menschenrecht auf einen spanischen Staat. Das sind also so die Blüten, die Don Quixotes katalanischer Couleur so sich gegenseitig zu twittern, um sich auch Mut zu machen und um sich bei der Stange zu halten. Die hatten ja nun am Samstag eine Riesendemo auf die Beine gestellt, mal wieder. Das muss man dem Katalanismus lassen. Massen kann er in Bewegung setzen, aus den Provinzen mit Sonderbussen und von Omnium bezahlt und alles Mögliche. Und die meisten kommen natürlich auch freiwillig. Das ist nicht so, als müsste man die dazu anstiften. Aber sie haben natürlich eine Riesenorganisation, eine gewaltige Infrastruktur, um eine Protest- und Demonstrationskultur ständig aufrechtzuerhalten und zu mobilisieren. Sie haben natürlich auch die Fernsehsender TV3, die berichten in der Dauerschleife fast vom Prozess. Und das Lustige ist, wenn man dann die Tertulianos sieht, die Gesprächsrunden, die nachher nach den politischen Ereignissen dann auf dem dritten Kanal des katalanischen Fernsehsenders laufen, dann kommen unten immer diese kleinen Twitter, die werden eingeblendet, und da gibt es wirklich nur positive Sachen zum Prozess. Es gibt in diesem ganzen öffentlichen Fernsehen, das wir ja alle bezahlen, keine einzige kritische Stimme gegen den Separatismus. Es gibt also keine kritische Stimmen gegen den Separatismus im katalanischen Fernsehen. Das ist ein gewaltiger Propagandaapparat, wenn man überlegt, dass dieser Sender von uns allen bezahlt wird und dass niemand auch nur einen demokratischen Einfluss hat, welche Programme da von wem gestaltet werden. Die werden alle von der Generalitat und von der separatistischen Führung gestaltet. Die haben ihre Chefideologen, und das ist leider sehr besorgniserregend, weil das ein Faktor ist, den darf man nicht außer Acht lassen. Insofern hat sich die Sache ja hier in Katalonien dann normalisiert, ne? Weil das ist das Normale. Ne? In der Nazi-Zeit, staatliche Rundfunk bringt natürlich das, und unter Franco bringt er das, und unter den demokratischen Regierungen dann, je nachdem welcher Partei sie angehören, dann PP oder PSOE, dann bringen sie auch die offizielle Linie. Also insofern ist das normal. Ja, man könnte sagen, gelenktes Staatsfernsehen mit den offiziellen Doktrinen, die verbreitet werden müssen. Es ist noch viel, viel, viel mehr passiert in dieser Woche. Vielleicht springen wir zum nächsten Thema. Gleich im Nachrichtenblock werden wir noch ein bisschen berichten über die Situation hier in Barcelona auch, über den Wahlkampf und über alles, was die nächsten Wochen und Monate so auf uns zukommen wird. Aber es sind neue Krisenherde eröffnet worden. Wie gesagt, in der Karibik gibt es im Moment den größten Krisenherd. Da soll ein neues Kriegspanorama eröffnet werden. Und das sieht absolut schlecht aus. Es sieht wirklich nicht gut aus. Kuba schlägt mittlerweile Alarm. Havanna hat Vorbereitungen der USA für eine Intervention in Venezuela enthüllt. In der Karibik werden immer mehr Truppen zusammengezogen. In Berlin gab es übrigens am Samstag am Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor eine große Demo. Auch in Hamburg am Samstag, am vergangenen Samstag, gab es eine Demo. Bahrenfelder Straße, Ecke Ottenser Hauptstraße. Wir sind in einer ähnlichen Situation wie vor dem Libyen-Krieg, wie vor dem Irak-Krieg. Die Propagandamaschine läuft wie geschmiert. Die gleichen Leute, die sonst den Armen das Essen wegnehmen, die mit kaltem Lächeln die Sozialprogramme in ihren Ländern zusammenstreichen, besonders in den USA, die vergießen nun ihre verheuchelten Krokodilstränen und behaupten, sie wollten den Armen in Venezuela Medikamente bringen. Für wie blöd halten die eigentlich die Weltbevölkerung? Ein Krieg, wie gesagt, gegen Venezuela, schreibt die Junge Welt in ihrer Ausgabe vom vergangenen 15. St. Valentinstag wird wahrscheinlicher. Die kubanische Regierung hat den USA in der Nacht zum Donnerstag vorgeworfen, ein als humanitäre Mission getarntes militärisches Abenteuer vorzubereiten. In einer offiziellen Erklärung ruft Havanna die internationale Gemeinschaft auf, alle Kräfte zu mobilisieren, um eine Intervention in Venezuela zu verhindern. Nach Angaben Kubas wurde zwischen dem 6. und 10. Februar die Ankunft von US-Spezialeinheiten auf verschiedenen Flughäfen in der Region registriert. Unter anderem habe es Militärtransportflüge der USA zu einem Flughafen auf Puerto Rico, zum Luftwaffenstützpunkt San Isidro in der Dominikanischen Republik und auf andere strategisch gelegene Karibikinseln gegeben, heißt es in der Erklärung. Die Transporte seien von US-Militärstützpunkten gestartet, von denen Truppen für Sondereinsätze und der Marineinfanterie operierten. Derartige Einheiten setzten die USA für versteckte und verdeckte Aktionen, darunter gegen Führer anderer Länder ein, erklärte die Regierung in Havanna weiter. Die USA bereiteten ein als humanitäre Intervention getarntes Militärabenteuer in Venezuela vor, warnte auch Außenminister Bruno Rodriguez auf Twitter. Zeitgleich bestätigte die US-Botschaft in Brasilien eine Visite von Craig Foller, Kommandeur des Südkommandos der US-Streitkräfte Southcom, dem alle militärischen Operationen der USA in Lateinamerika unterstehen. Zwischen dem 10. und dem 13. Februar habe Foller sowohl mit dem Außen- und dem Verteidigungsminister als auch mit den Spitzen des brasilianischen Militärs über Maßnahmen zum Schutz, jetzt Achtung, des, so nennen die das, Friedens in der Region und der Stabilität der westlichen Hemisphäre beraten, heißt es in einer US-Mitteilung. Am Donnerstag meldeten Aktivisten dann die Ankunft Follers auf der nur 60 Kilometer von der venezuelischen Küste entfernten niederländischen Karibikinsel Curaçao. Über der dortigen Militärbasis, wo die größte Ansammlung westlicher Einheiten in der gesamten Karibik konzentriert ist, wehe statt der holländischen jetzt die US-Fahne. Der Ring zieht sich offenbar zu. Am Mittwoch hatte sich bereits der kolumbianische Präsident Iván Duque in Washington mit US-Präsident Donald Trump über ein weiteres Vorgehen zum Sturz der Regierung in Caracas verständigt. Für die Strategie Washingtons nimmt Kolumbien eine Schlüsselrolle ein. Im Juni 2018 hatte die Regierung in Bogotá eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit und Verteidigung mit der NATO unterzeichnet. Als einziges Land in Lateinamerika wurde Kolumbien daraufhin im Juli 2018 der spezielle NATO-Status eines, Achtung, Global Partner zugesprochen. Damit sind im Falle einer Invasion auch die europäischen NATO-Staaten zumindest teilweise involviert und verpflichtet, da mitzubomben. Schleswig-Holstein ist in Gefahr. Also ein NATO-Fall. Ein kleiner Scherz von mir, so zwischendurch. Die aktuelle Situation in Lateinamerika erinnere an die von Washington organisierten Kriege in Jugoslawien, dem Irak und Libyen, die unter dem Vorwand einer humanitären Intervention und eines humanitären Korridors zum Schutz der Zivilbevölkerung einzurichten begonnen worden seien, erklärte die kubanische Regierung. Das Ergebnis derartiger Maßnahmen seien unzählige Tote gewesen. Angesichts der akuten Bedrohung ruft Kuba die Solidaritätsbewegungen auf, ihre Kräfte zu bündeln, um eine militärische Aktion gegen Venezuela zu verhindern. Привет всем из Киева, слушателям программы «Немсленд», «Контрабанда» на волнах 91,4 «Барселона». Sieht natürlich ernst aus, oder? Ja, also ist ja sowieso schon klar, seit immer schon und sowieso ganz Lateinamerika als Hinterhof der USA, speziell nochmal Venezuela, weil die eben die noch weltweit größten Petroleumlager dort haben. Also schon von daher ist das Interesse der USA klar und so wie es aussieht, wahrscheinlich, dass die da versuchen zu intervenieren. Und dazu kommt dann noch eben die Situation in USA selber. Wie sieht's da aus? Trump hat mehr Schwierigkeiten denn je. Also dieser Idiot, der ist jetzt so weit gegangen, zur Finanzierung der Mauer gegen Mexiko, damit die finanziert werden kann, ruft er jetzt den nationalen Notstand aus. Und das ist jetzt hier in dem Fall ein Trick, also nationaler Notstand, da denkst du erstmal so, Kanada hat uns angegriffen oder die Japaner wieder oder sowas, ja. Nee, aber der nationale Notstand ist jetzt wegen dieser Immigration von Mexiko aus. Und so will er jetzt erreichen, dass er diese Mauer dann finanzieren kann aus dem Verteidigungshaushalt und nicht mehr aus dem allgemeinen Haushalt. Da haben sich ja die Demokraten geweigert. Ne? Und also das ist wirklich hanebüchen, ja. Und jetzt hat er da Probleme sogar in seiner eigenen Partei, deshalb die Demokraten sowieso, und es regt sich Widerstand gegen ihn, und was kommt da besser gelegen als ein kleines außenpolitisches Abenteuer wie in Venezuela? Mit dem praktischen Nebeneffekt, neue Ölquellen kontrollieren zu können für die Ölkonzerne seines Landes. Also zwei positive Effekte für die Ölmafia in den USA. Interessant. Wir wollen hoffen, dass sich die Vernunft durchsetzt, aber ich habe da so meine Zweifel. Ich habe heute Mittag, bevor ich hierher kam, die Nachrichten auf Radio Nacional de España gehört und habe da unseren Außenminister Josep Borrell gehört. Und ich habe nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das Interessante war, sie haben den Präsidenten, den Trump da eingesetzt hat, Trumps Marionette, haben sie einmal Interimspräsidenten genannt, dann haben sie ihn legalen, legitimen Präsidenten genannt und dann haben sie ihn noch einmal als, ja, das war ein ganz komisches Wort. Sie haben gesagt, das wäre eine Art Zwischendurchpräsident, der durch die Nationalversammlung legitimiert würde. Sie haben sich da gar nicht geeinigt auf einen Wortschatz, auf ein Vokabularium. Dann gab es auch Probleme in der EU. Da gab es ja die Sicherheitskonferenz in München am vergangenen Wochenende. Auf diesen Sicherheitskonferenzen werden normalerweise neue Kriege auf dem Reißbrett entworfen und Krisenherde werden da geplant. Und da gab es ein Eklat auch mit Italien. Ausgerechnet Italien hat sich geweigert, die Venezuela-Erklärung der europäischen Führung zu unterzeichnen. Und da brauchen sie natürlich Einstimmigkeit. Europa hat sich durch diese Einstimmigkeitsklausel praktisch selber einen Klotz ans Bein gebunden, mit dem sie nur humpelnd durch die Weltgeschichte kommen. Und das Lustige ist, diese Einstimmigkeitsklausel kann auch nur noch einstimmig abgeschafft werden. Das heißt, die werden diesen Klotz ewig am Bein haben. Und sobald ein kleines Land, sobald Liechtenstein sagt Nein, oder Kroatien oder irgendeine von diesen ganz kleinen, schon mittlerweile tyrannischen Republiken, dann ist Schluss, dann ist die EU gelähmt. All das ist im Moment das Panorama. Da hat China natürlich leichter und Russland auch. Die haben so gut wie keine Opposition. Da entscheidet eine Clique, die an der Macht ist und sagt, so wird's gemacht. Da wird kein Parlament gefragt, da werden die Hebel gestellt und dann wird, je nachdem, was sie vorhaben, die Maschine in Gang gesetzt. Europa kann das nicht. Europa hat ein anderes Modell. Europa hat ein demokratisches Modell. Wir finden das ja gut, aber alles hat seine Vor- und Nachteile, meine Damen und Herren. Lass Hockertassen und Teller stehen, nimm nur deine Flausen mit. Da kommt ein Schiff, das auf uns wartet. Jetzt halten wir nicht mehr Schritt. Der Text weiß immer zuerst Bescheid und das Drehbuch ist längst gemacht. Wer heut Rettung von unseren Schlafliedern will, schimpft umsonst in die Nacht. Wo's blutet, machen wir Reime drauf und den Fleck kriegen wir wieder raus. Reise, Reise, mein Liebster, heute wandern wir aus. Und überhaupt, wer Rettung von uns erwartet, ist ganz allein daran schuld. Und überhaupt, wer Rettung erwartet, braucht neuerdings viel Geduld. Und wenn sie fluchen und hauen nach uns und sich nachher dafür wieder schämen, wir sind längst auf und davon gebraust mit diesem Esel und dem Hahn Richtung, na du weißt schon. Und wir rennen über glühende Kohlen, Hand in Hand mit Schuhe aus. Reise, Reise, mein Liebster, heute wandern wir aus. Und wer sagt, wir fallen gewiss aufs Maul, der kann uns mal gern haben, bitte. Wir nehmen uns einmal alles mit viel und Sahne und Streusel in die Mitte. Und der Himmel soll unser Kompass und die Rohrspatzenschnuppe sein. Und ein Bus mit rotzigen Melodien fährt über die A9. Was Schönes machen wir Kreuzchen, wo wir küssen, da ist zu Haus. Reise, Reise, mein Liebster, heute wandern wir aus. Und jedem sein eigenes Lied ins Ohr und jedem nur das, was er will. Ey, die Herzklappen offen bis Bagdad und die Bäuche voll Bauchgefühl. Bezahlt haben wir doch schon lange und lass dir nichts anderes sagen. Und jetzt gönn dir und lass dir die Locken wachsen und hör auf, um Erlaubnis zu fragen. Wo's kalt ist, machen wir Feuer und montags schlafen wir aus. Reise, Reise, mein Liebster, und immer geradeaus. Und immer geradeaus. Und wollen und klettern bis über den Tellerrand und weiter. Reise, Reise, mein Liebster! Reise, Reise, Räuberleiter! 各位听众朋友大家好，我在巴塞罗那 Gondra FM 91.4 向大家致以最诚挚的问候，我们是无人之境。 Wo man hinblickt, kracht's und knallt's und prallen die Interessen der arbeitenden Bevölkerung und der Herrschaften immer stärker gegeneinander. In Frankreich zum Beispiel. Wie sieht's da aus? In Frankreich auch, ja. Überall. In Italien wählen sie dann diesen Savini, der frühere Innenminister, und der Orban in Ungarn und der Wilders in Holland und die Le Pen oder der Macron in Frankreich. Die Merkel dauert wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Ja, und warum wackelt Macron? Eben sind da unter anderem seit November, glaube ich, die sogenannten Gelbwesten zugange und tun jetzt seither jedes Wochenende, machen die Remi-Demi da in Frankreich und es waren wieder, glaube ich, über 50.000 Leute auf der Straße, in Paris 5.000 nur und da geht's dann immer sehr militant her, sagen wir mal. Und die Forderung, also bis jetzt flaut es ab von zahlenmäßig, aber der harte Kern ist immer noch dabei, wird unterstützt, teilweise von links, teilweise von rechts. Und am Anfang ging es ja nur so um Benzinsteuer und Inflationskaufkraftverlust und sowas. Und was sie jetzt aber fordern, ist mehr oder direkte Beteiligung einfach an den wichtigen Entscheidungen der Regierung. Und was sie jetzt wollen da, ist ein Referendum, also ein Volksbegehren. Ne? Und da müssen sie jetzt 860.000 Unterschriften zusammenkriegen. Und das geht natürlich nicht, sagt der Staat und Macron. Ne? Damit wird das Prinzip unserer repräsentativen Demokratie in Frage gestellt und so weiter. Und jetzt in Paris haben sie wieder am Wochenende 30 Demonstranten festgenommen. Insgesamt wurden jetzt in den letzten 3 Monaten 5.000 Leute festgenommen vor der Polizei in diesem Zusammenhang. Also so wie in Venezuela einfach. Ja, ja. Ja, ja. Gut, und also einmal natürlich polizeiliche, militärische Maßnahmen, das ist die Reaktion von Macron und dann natürlich auch ein neues Gesetz, Anti-Randalierer-Gesetz und wo jetzt die Polizei dann jederzeit Leibesvisitationen durchführen kann, Rucksäcke, Taschen durchsuchen. Und zwar immer, wenn es irgendeinem Polizisten, der gerade vorstellt, so einfällt, nicht weil du irgendwie verdächtig bist. Ne? Der Verdacht von irgendeinem Polizisten auf was auch immer ist genug, dass der da so einschreitet. Ja, das erinnert mich an Berlin Anfang der 80er, während der Hausbesetzungshöhepunktszeiten, da gab es dasselbe Gesetz. Und was die Polizei dann auch aussprechen kann, ist Verbote an Demonstrationen teilzunehmen, Personalakten anzulegen, obwohl du keinerlei Delikt begangen hast. Ne? Nur alles, was sie dich über dich erfahren in solchen Zusammenhängen, wird eine Personalakte angelegt. Also Vermummungsverbot, sagt man in Deutschland, das wird auch ausgesprochen und Schnellgerichte. Also Gewalttäter sollen jetzt innerhalb von 2 Tagen abgeurteilt werden können. Das ist die Reaktion von unserem Freund Macron. Und vielleicht ist auch eine Hoffnung, nicht mehr alle von seinen eigenen Leuten ziehen da jetzt mehr mit. Ne? Auch interessant. Ah, ja. Ja, und dann gab es auch jetzt an diesem Wochenende wieder mal bei den Gelbwesten einen Zwischenfall, sagen wir mal. Letzte Woche hatten wir ja den, dass sich linke und rechte Gelbwesten untereinander geprügelt haben. Und jetzt, den Überschriften in der Presse zufolge, heißt es antisemitische Ausfälle bei den Gelbwesten. Und das ist natürlich nicht schön. Ne? Erstmal denkst du natürlich, aha, wundert mich nicht, die sind ja sowieso sehr viele da rechts oder Marine Le Pen-Anhänger. Ist ja dann logisch, dass da auch bei denen der Antisemitismus durchbricht. Ja? Aber so einfach ist die Sache nicht. Warum wird es bei den Gelbwesten ein Thema? Da ist dieser Philosoph Alain Finkielkraut, der war in Paris am Samstag vorgestern und hat dann nur als Zuschauer am Rande gestanden und auf einmal wurde er erkannt von diesen Gelbwesten. Und warum kennen die denn überhaupt? Ja, das ist ein sehr bekannter Typ in Frankreich, und aber auch eine sehr schillernde Gestalt, sagen wir mal. Ein bisschen suspekt, populistisch, hat man auch mal eine Zeit lang mal mit dem Walz rumgetändelt. Dann spricht er sich mal wieder gegen die Immigration aus, ja, also durchaus Ausfälle nach ganz rechts. Und dann ist er bei diesen Talkshows im Fernsehen und flippt dort wieder aus. Also sehr bekannter Typ. Ja. Und jedenfalls haben die den jetzt erkannt. Und dann wurde er angemacht von denen und bedroht, heißt es. Und was offenbar feststeht, dass sie, was sie gesagt haben, ist, du Scheiß-Zionist, hau ab. Ja, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob das antisemitisch ist oder nicht, wenn jemand sagt, scheiß Zionist. Aber es geht weiter. Dann hört man auch, wie sie ihn als Rassisten bezeichnet hat. Und das würden ja wahrscheinlich nicht rechtsradikale Gelbwesten benutzen, solche Ausdrücke. Also jedenfalls wurde er, sagen wir mal, angegriffen, ohne dass er geschlagen wurde, aber auf diese Art und Weise. Und dann sagt er dann, hinterher wird er interviewt und sagt aber gleich, aber auch die Polizisten haben mich vor Schlimmerem bewahrt. Das waren Pogrom und es gab auch andere Gelbwesten, die haben sich vor ihn gestellt, um ihn zu schützen und wollten ihm selber eine gelbe Weste überreichen. Und also die Tatsache, dass der attackiert wurde, wird von links bis rechts verurteilt jetzt in Frankreich. Und instrumentalisiert. Ja, ja, gut, aber erstmal das, ne, Macron selber. Und von der Kommunistischen Partei, sogar von dieser, wo die Le Pen ist, Rassemblement National, sogar die sagen, diese Beschimpfungen sind absolut niederträchtig. Was für eine Bande von Dummköpfen. Gut, jetzt aber, was dahinter steckt, ja, die haben ja gesagt, zum Beispiel, scheiß Zionist und nicht Sau Jude. Ja? Also das ist eine Sache, die man mitdenken muss. Ne? Und was dahinter steckt, ist auch folgende Anekdote, ne? Der Regierungssprecher von Macron, ein gewisser Benjamin Griveaux, der hat dann in einer Pressekonferenz gesagt, Finkielkraut, dieser Philosoph, sei bezeichnet worden als Drecksjude. Und das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Das hat niemand hat dieses Wort gehört. Ja. Aber der sagt das, der Sprecher von Macron. Und da sieht man halt das Interesse, dass die eben die ganze Gelbwesten-Geschichte stinkt und dass sie alles tun, um das zu denunzieren oder ja, verleumden. Es ist Montag, der 18. Februar 2019. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland. Die erste Meldung kommt aus Madrid. Das Parlament hat den Haushalt von Pedro Sánchez abgelehnt. Die Minderheitsregierung unterliegt im Parlament. Ministerpräsident Sánchez hat gesagt, dass er nun Neuwahlen ausrufen werde. Und der Termin ist auch schon genannt. Es ist der 28. April, el 28a. Spanien steht also vor Neuwahlen. Das Parlament in Madrid lehnte am Mittwoch den Haushalt der sozialistischen Minderheitsregierung ab. Von den 350 Abgeordneten stimmten 191 für Einsprüche gegen den Haushaltsplan. Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte bereits am Donnerstag gesagt, falls es nicht genügend Stimmen gäbe, könne er gezwungen sein, Neuwahlen auszurufen. Kurz darauf hat er das dann auch getan. Sánchez war im vergangenen Jahr ins Amt gekommen und ist anders als sein bürgerlicher Vorgänger Mariano Rajoy einen Dialog mit den Katalanen eingegangen. Im Parlament ist er auf die Stimmen katalanischer Separatisten angewiesen. Diese machten ihre weitere Unterstützung davon abhängig, dass er mit ihnen über Selbstbestimmung bzw. ein Referendum zur Abkopplung Kataloniens und Selbstbestimmung für ihre Region verhandelt. Die Verhandlungen wurden am Freitag abgebrochen. Die Regierung verwies darauf, dass die Verfassung eine solche Selbstbestimmung nicht zulasse und betonte, sie werde sich nicht erpressen lassen. Sánchez warf den bürgerlichen Parteien und den Separatisten vor, sie würden gegen einen sozialen Haushalt stimmen. Beide wollen das Gleiche, ein gespaltenes Katalonien und ein gespaltenes Spanien, twitterte er. Bei den beiden vergangenen Parlamentswahlen in Spanien hatte es keine eindeutigen Mehrheiten gegeben. Die bislang dominierende konservative Partei PP und die Sozialisten mussten mit kleineren Parteien zusammenarbeiten. So verfahren sieht das hier aus. Ja, jetzt gibt es diese Neuwahlen, obwohl eigentlich das nicht im Interesse war von Pedro Sánchez. Der hätte gerne eben jetzt diese Neuwahlen noch nicht gemacht und hätte gerne weiter regiert. Das ging aber seither nur mit der Unterstützung der PNV im Baskenland und von den katalanischen Unabhängigkeitsparteien hier. Und so ist er als Präsident geworden über dieses Misstrauensvotum. Und seither haben sie auch mehr oder weniger mitgezogen, die katalanischen Nationalisten. Und jetzt, wo es darum ging, den Haushaltsplan zu verabschieden, jetzt auf einmal nicht mehr. Jetzt verweigern sie die Unterstützung, deshalb wird er gezwungen, Neuwahlen auszurufen und für den 28. April. Und jetzt, warum machen die das, diese Nationalisten hier in Katalonien? Warum verweigern sie ihre Zustimmung? Tja, weil er ihnen nicht entgegenkommt mit dem Problem der Unabhängigkeit. Ja. Gut, das können sie sagen. Aus ihrer Sicht haben sie bestimmt recht, haben aber weniger recht, wie wenn sie das sagen, zu den früheren Regierungsparteien, PP in erster Linie. Und das heißt jetzt de facto, jetzt gibt's Neuwahlen, und wie wird das voraussichtliche Ergebnis sein? Dass sich das Gleiche wiederholt, was in Andalusien passiert ist, ne? Dass diese faschistische Partei Vox im Parlament sitzt, dass zusammen PP und die anderen Rechten, die Ciudadanos, dass die dann die Mehrheit bekommen oder Regierung bilden können, wenn sich die Vox der Stimmen enthält. Ne? Und das nehmen, dass das passiert, und ich halte es für sehr wahrscheinlich, das nehmen die in Kauf, die Nationalisten hier in Katalonien, dass das passiert. Und das ist ihnen dann offenbar lieber als so eine Sánchez-Podemos-Regierung. Ja, wenn das so ist, dann sollen sie es doch offen sagen. Was soll der Quatsch? Die können es nicht offen sagen, weil sie dann natürlich ihren Wählern die Wahrheit sagen würden, und das haben sie bis jetzt noch nie gemacht. Übrigens gab es einen lustigen Zwischenfall in einer Radiosendung, ich glaube, das war in der Cadena Ser, da war unsere Justizministerin eingeladen, Frau Montero, und die hat gesagt, weißt du, wie die drei Parteien genannt hat, PP, Ciudadanos und Vox? Sie hat gesagt, die heilige Dreifaltigkeit. Die hat gesagt, die Phallokratikos. Tres partidos Phallokratikos. Die drei phallokratischen Parteien, weil diese Parteien eben versuchen, die feministischen Errungenschaften und die Errungenschaften zur Gleichberechtigung der Frauen zurückzudrehen. Und das war wirklich eine tolle Sache, als die Sprecherin dann, Frau Ministerin, darauf hingewiesen hat, dass das wohl ein Versprecher sei. Da hat sie gelacht und hat völlig frech ins Mikrofon gesagt, es war kein Versprecher, und hat das Ganze nochmal wiederholt. Diese Leute, die im Moment in Madrid an der Regierung sind, die lassen sich nichts erzählen, die lassen sich nicht das Maul verbieten und die lassen sich nicht von den Rechten, wie damals die leider etwas erbärmliche und feige Regierung Zapatero, die lassen sich nicht das Wasser abgraben und niederbrüllen im Parlament, sondern die teilen aus mit frechen, witzigen und bösen Bemerkungen gegen die Rechte. Und das war etwas Neues auch in diesem Kabinett Pedro Sánchez. Wir werden gleich in den Barcelona-Nachrichten einmal den Sozialhaushalt erwähnen und aufzählen, der der Generalitat und den Menschen hier in Katalonien jetzt entgangen ist. Das heißt nämlich, dass die katalanistischen Nationalisten einen sozialen Haushalt verhindert haben, der Millionen Menschen hier in Katalonien zugute gekommen wäre. Es gab da einmalige soziale Maßnahmen, die noch keine Regierung in den letzten Jahrzehnten vorgeschlagen hat und durchgesetzt hätte. Und das haben die Katalanisten verhindert mit ihrem Nein zum Haushalt. Und das muss man ihnen ganz übel ankreiden. Und das zeigt auch ihren Charakter als Ethno-Rechte und nicht als sozial und politisch denkende Menschen. Viele Katalanisten wollen das natürlich nicht so sehen, die haben da ganz andere Sachen im Kopf, unsere Luftschlossrepublik und diese Geschichten, aber die harte politische Realität ist eben eine andere. Kommen wir zur Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD vom heutigen 18. Februar. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Deutsche Bahn muss immer mehr Entschädigungen zahlen. Im vergangenen Jahr waren es wegen Verspätungen im Nah- und Fernverkehr nach Bahnangaben insgesamt 53,6 Millionen Euro, 19 Millionen mehr als im Vorjahr. Grund ist, dass immer mehr Reisende ihr Recht auf Entschädigung wahrnehmen. Maß zur Rückholung von IS-Kämpfern. In der ARD-Sendung Anne Will sagte der Außenminister, eine Rückkehr sei nur möglich, wenn sichergestellt sei, dass die Kämpfer hier sofort vor Gericht kämen. Zuvor hat der US-Präsident Trump europäische Staaten aufgefordert, eigene Staatsbürger, die in Syrien für den IS kämpften und in Gefangenschaft geraten seien, zurückzuholen und vor Gericht zu stellen. EU-Außenminister beraten über Entwicklungen in Syrien. Bei dem Treffen in Brüssel soll über das weitere Vorgehen gesprochen werden, nachdem die USA angekündigt haben, ihre Truppen aus dem Bürgerkriegsland abzuziehen. Weitere Themen sind die Lage in Venezuela und der Ukraine. Nahles für mehr Frauen im Bundestag. Gegenüber der Rheinischen Post sagte die SPD-Vorsitzende, Ziel sei, dass Frauen die Hälfte der Parlamentssitze erhielten. Derzeit liege der Frauenanteil bei knapp 31%. Deshalb werde nun überparteilich über eine Initiative zur Änderung des Wahlrechts gesprochen. Meineidprozess gegen Frauke Petry vor dem Landgericht Dresden. Der ehemaligen AfD-Chefin wird vorgeworfen, 2015 vor dem Wahlprüfungsausschuss des Sächsischen Landtages unter Eid falsch ausgesagt zu haben. Im Kern ging es um ein Darlehen zur Wahlkampffinanzierung. Petry bestreitet eine absichtliche Falschaussage. Das Wetter. Heute nach Auflösung einzelner Nebelfelder nochmals viel Sonne. Im Westen und Nordwesten auch ein paar dünne Wolkenfelder. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 18 Grad. Je luistert naar Niemandsland. Vanuit Breda, Nederland, stuur ik je de vriendelijke groeten aan alle luisteraars van Contrabanda op 91.4 FM in Barcelona, Niemandsland. Thema Prozess gegen katalanische Politiker, Madrid. Die ersten Protestierenden standen früh auf. Mitten in der Nacht projektierten sie trotz starker Sicherheitsvorkehrungen ein Video auf die Fassade des obersten Gerichtshofs in Madrid. Es zeigte die brutalen Polizeieinsätze gegen Wahllokale und Bürger bei dem Unabhängigkeitsreferendum, das verboten war und illegal am 1. Oktober 2017 in Katalonien, bei denen knapp nach Angaben der Separatisten 1000 Verletzte zu beklagen waren. Derweil bereiteten sich in Katalonien Gruppen darauf vor, wichtige Straßen zu blockieren, wie gestern auch geschehen und am Wochenende über. Für den Abend waren in der gesamten Region Kundgebungen gegen die spanische Justiz angekündigt. Denn vor dem obersten Gericht Spaniens müssen sich seit Dienstagmorgen 12 Angeklagte wegen des katalanischen Unabhängigkeitsreferendums verantworten. Die Gruppe besteht aus dem ehemaligen Vizepräsidenten der katalanischen Regierung, Oriol Junqueras, einem Großteil seiner Minister, der ehemaligen Präsidentin des Autonomieparlaments, Carme Forcadell, sowie den beiden Aktivisten Jordi Sánchez und Jordi Cuixart von der katalanischen Nationalversammlung und dem Kulturverein Òmnium. Ihnen allen wird Rebellion, Aufstand und Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft fordert zwischen 17 und 25 Jahre Haft in dem Mammutverfahren mit über 500 Zeugen, das mindestens 3 Monate dauern soll. Die rechtsextreme Partei Vox, die als Nebenklägerin auftritt, bis zu 74 Jahre. Die fordern also 74 Jahre Gefängnis. Das Referendum sei das schlimmste Vergehen gegen die Verfassung seit ihrem Inkrafttreten im Jahr 1978, erklärte deren Parteisprecher Espinosa de los Monteros sogar und vergaß dabei geflissentlich den gescheiterten Militärputsch in Spanien am 23. Februar 1981. Vor dem weiträumig abgesperrten Gerichtsgebäude im Zentrum Madrids versammelten sich zum Auftakt mehrere hundert Menschen, um gegen das Verfahren zu demonstrieren. In einer langen Schlange drängten sich Menschen vor dem Eingang, um einen der 100 Zuhörerplätze zu ergattern. Strafrechtlich gesehen macht das alles keinen Sinn, beschwerte sich der aktuelle katalanische Parlamentspräsident Roger Torrent, der sich neben weiteren katalanischen und baskischen Abgeordneten in Madrid eingefunden hatte. Die Bewegung vor dem Referendum und am Tag der Abstimmung selbst sei friedlich gewesen, so Torrent. Rebellion oder Aufstand sei deshalb nicht gegeben. Er nahm ebenso wie der katalanische Regierungschef Quim Torra anschließend auf den Zuschauerbänken des Gerichtssaals Platz. Dieses Verfahren verletzt das Recht, frei zu protestieren und so weiter. Aber auch Gruppen von Verfechtern der spanischen Einheit zogen mit Fahnen durch die Seitenstraßen rund um das Gerichtsgebäude. Sie forderten Haft für den einstigen katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont. Dazu aber wird es nicht kommen. Er befindet sich in Belgien auf freiem Fuß, nachdem das Oberlandesgericht in Schleswig-Holstein seine Auslieferung wegen Rebellion verweigert hatte. Die Richter sahen keine Gewalt gegeben, die das gerechtfertigt hätte. Im Gerichtssaal ergriff dann Andreu van den Einde, Verteidiger von Vizeregierungschef Junqueras, als erster Anwalt das Wort. Dieses Verfahren verletzt das Recht, frei zu protestieren, beschwerte er sich. Die spanische Justiz habe alle verfassungsgemäßen Freiheiten verletzt, sie verfolge Dissidenten und so weiter. In seiner langen Ausführung zitierte van den Einde immer wieder Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes. Alle Proteste, die in Katalonien stattgefunden haben, seien von dieser Rechtsprechung geschützt. Der Hinweis an die Richter ist klar. Sollten die 12 Angeklagten wegen Rebellion und Aufstand verurteilt werden, ziehen sie nach Straßburg. Das Verteidigerteam rechnet sich dort gute Chancen aus. Ich hatte ja die Debatte gehört, ich hatte die Ein- oder Auslassung von Oriol Junqueras gehört und der Mann war sehr erregt, er war sehr persönlich. Er hat eine politische und keine juristische Rede gehalten und er hat eigentlich die bekannten Independentistas-Dogmen immer mit anderen Worten und immer neuen Worten immer weiter wiederholt. Für ihn ist das alles Demokratie, was er macht. Für ihn ist das gerechtfertigt, für ihn sind das Menschenrechte und so weiter. Es gab also in der Hinsicht absolut nichts Neues. Er konnte sich auch nicht konzentrieren auf die Fragen, die der anklagende Richter ihm gestellt hatte. Er hat einfach immer nur sein Ding wiederholt und hat eine Art politische Ansprache an seine Genossen und Wähler gehalten. Das ist das Fazit, was ich geben kann von der Rede von Oriol Junqueras. Ja, also ich weiß nicht, meiner Meinung nach hat er aus seiner Sicht natürlich erstmal die Sache gut gemacht. Ja? Also sehr nervös habe ich ihn auch nicht gesehen. Ich glaube, der war gut vorbereitet und hat ganz genau gewusst, was er macht und sagen will. Also erstmal hat er sich geweigert, überhaupt zu antworten auf die Fragen von der Anklage. Er hat nur seinem eigenen Verteidiger geantwortet. Und was er im Prinzip gesagt hat, war das, ne, irgendwie, ich anerkenne euch nicht, ne, dieses Gericht. Also so hat er es, glaube ich, nicht formuliert, aber er hat gesagt, das ist ein politisches Verfahren und er fühlt sich als politischer Gefangener, was ja von der anderen Seite und vom Staat immer geleugnet wird, ne. Und die Frage ist, wenn sie ihn wegen Rebellion verknacken wollen, müssen sie eben nach dem allgemeinen Verständnis beweisen, dass Gewalt angewendet wurde. Das ist das Thema. Und dann sagt er, wir haben keine Gewalt angewendet, ne? Antes de ser independentistas somos republicanos. Y antes Demokratas. Y antes que Demokratas somos buenas personas. Übrigens auf Spanisch. Er hätte auch Katalanisch reden können, aber hat es dann auf Spanisch. Aus Gründen, dass eben dann seine Botschaft an mehr Menschen geht und er nicht als Katalane identifiziert werden soll. Er durfte ja jetzt anderthalb Jahre im Knast überhaupt nichts sagen und jetzt will er natürlich sich an so viel wie Leute wie möglich wenden und will eben auch verstanden werden. Und er sagt also dann, noch bevor wir Unabhängigkeitsbefürworter sind, sind wir Republikaner. Und bevor wir Republikaner sind, sind wir vorher noch Demokraten. Und bevor wir Demokraten sind, sind wir rechtschaffene Leute. Also so in diesem Stil hat er sich da präsentiert, ne? Und die Anklage versucht jetzt eben zu beweisen, dass die Regierung, die katalanische Regierung, die Bevölkerung aufgerufen hat, zu diesem Referendum hinzugehen, obwohl das eben verboten war, ausgesetzt wurde vom Verfassungsgericht und vom obersten Gericht hier in Katalonien. Und er sagt dann einfach dazu, abzustimmen, das ist kein Delikt. Im Gegensatz dazu, die Abstimmung mit Gewalt verhindern zu wollen, das ja ist ein Delikt. Also bezieht sich auf die Vorgehensweise der Polizei damals bei diesem Referendum. Nichts von dem, was wir gemacht haben, ist ein Delikt. Und dann ging es noch um die Vorfälle da am 20. September vor dem katalanischen, ja, wie könnte man sagen, Wirtschaftsministerium, wo da die Guardia Civil das Gebäude registriert hat und wo es dann parallel dazu auf der Straße Protest. Ja, es gab eine große Durchsuchungsaktion der spanischen Polizei in diesem Gebäude, weil man eben Beweise suchte von Steuergeldern, die da verschleudert wurden. Ja, und das war der Anlass für die Demonstration. Und da sind jetzt diese beiden Nicht-Politiker, in Anführungszeichen Jordi Sánchez und Jordi Cuixart, angeklagt, die eben die Vorsitzenden von dem ANC, der Asamblea Nacional de Catalunya, und diesem Omnium sind. Da hätte es, die seien dann auf Polizeiauto draufgestiegen und hätten von oben, von dieser Position aus, die Massen aufgepeitscht, ja, was auch nicht stimmt. Übrigens, die haben versucht, auf die Leute einzureden, dass sie sich beruhigen sollen. Na gut, jedenfalls. Das sagen die, ich weiß nicht, ob du dabei warst, die haben schon gesagt, wir müssen das blockieren. Ich habe es im Fernsehen ja, das gesehen, sagen die. Aber das ist, mein Eindruck war schon. Nee, das ist nicht so einfach, das war nicht so harmlos, wie die das darstellen, aber die müssen das so darstellen, um gut wegzukommen. Ja, jedenfalls wurde dann John Gellers auch befragt zu diesen Vorfällen und dann sagt er, nee, was er gesehen hat, das war eigentlich so ein Ambiente Festivo, also so ein, ja, das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Es hätte sogar religiöse Gesänge gegeben, wo die Mutter Gottes besungen worden sei. Und er ist ja überzeugter Katholik und Gläubiger. Ist ja ein Gottesfan. Ja, ich meine, man muss da sehr vorsichtig sein mit diesen Geschichten, die da verbreitet werden. Ich bin ja da gewesen, ich habe mir das angeguckt und das war eine wütende Masse, nicht alle, aber ein Riesenhaufen von jungen Leuten war völlig wütend. Die wollten das Gebäude sogar stürmen. Die haben angefangen, Polizeiautos zu zertrümmern. Die Polizisten mussten sich zurückziehen. Die Polizeiautos wurden eingeschlagen, besprüht, Scheiben eingeschlagen. Und in dieser Situation schwangen sich dann die zwei Jordis von ihrem, die Kulturführer, wie sie sich selber nennen, auf die Autos. Und ab da war die Sache eigentlich so gut wie außer Kontrolle. Die Polizei musste sich ins Gebäude zurückziehen und fürchtete da wohl, ja, von der Masse irgendwie niedergemacht zu werden. Diese Sache ist nicht so harmlos, wie die Jordis das darstellen, dass das eine Art religiöses Popfestival war, wo man mit Gebeten versucht hat, gute Laune zu machen, sondern es war eine knallharte Situation. Wenn man das nicht sieht, dann sieht man an der Realität vorbei und verkennt auch ein bisschen die Lage und die Situation hier in Katalonien. Außerdem, die Frage ist immer, wer definiert Gewalt und was wird als Gewalt definiert? Wenn du zum Beispiel die Polizei an einem Einsatz hinderst, du musst die Polizei nicht schlagen oder denen einen Stein hinwerfen, wenn du die Polizei an einem Einsatz hinderst, indem du ihr Auto zertrümmerst und mit einer Menge Leuten ihnen den Weg versperrst, dann ist das Gewalt. Das darf man auch nicht vergessen. Aber gut, wir wollen hier keine Haarspalterei betreiben. Das sind Sachen, die werden die in Depes und die anderen Leute in den Kneipen seit Monaten diskutieren und das wird auch vor Gericht notorisch sein. Wir kommen zum nächsten Thema, weil uns läuft die Zeit weg. Für dieses Thema ist jetzt schon zu viel Zeit verwendet worden. Was gibt's noch? Hast du noch etwas anzumerken oder? Ja, nur, also das ist noch kurz dazu, das ist die Sache, was eben jetzt das Gericht beweisen will, dass da von Seiten der Unabhängigkeitsbefürworter Gewalt angewendet wurde. Der andere Vorwurf ist eben Veruntreuung öffentlicher Gelder. Und da sagt er auch ganz klar dazu, die Steuerzahler, für die hat diese ganze Organisation von dem Referendum keine Pesete oder keinen Euro gekostet. Und auch da sieht's nicht so schlecht aus, ja. Warum? Der frühere Finanzminister der Zentralregierung in Madrid selber, Cristobal Montoro, der hat auch eine Äußerung in diese Richtung getan. Das sagt also das Gleiche wie der Junqueras. Also es wird noch interessant werden in nächster Zeit. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Weitere Themen im Niemandsland, Katastrophen- und Nachrichtenblock. Kassel, die Gewerkschaft Verdi hat ein tragfähiges Konzept für die Fusion von Karstadt und Kaufhof gefordert. Das gäbe es in keinem der beiden Unternehmen, kritisierte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger am Freitag nach einer Sitzung der Tarifkommission von Kaufhof und Karstadt in Kassel. Personal rausschmeißen und wieder in die Taschen der Beschäftigten greifen ist kein Konzept für das Warenhaus der Zukunft. Das sagte sie laut Mitteilung. Um Kosten zu sparen, will Kaufhof aus der Tarifbindung aussteigen. Bei Karstadt gilt schon lange ein Sanierungstarifvertrag. Klingt sehr bedrohlich. Der erhebliche Zugeständnisse der Mitarbeiter, etwa bei Urlaubs- und Weihnachtsgeld, umfasst. Verdi besteht darauf, dass die Bezahlung der Karstadt-Mitarbeiter, wie es vereinbart worden sei, spätestens 2021 wieder auf das Flächentarifvertragsniveau angehoben wird. Das sind die realen Probleme der Leute in Deutschland. Ein weiteres reales Problem ist der Weltfrieden. München. Unter strahlend blauem Himmel haben am Sonnabend in München Tausende gegen Krieg und Aufrüstung demonstriert, während sich im Hotel Bayerischer Hof Staats- und Regierungschefs aus etwa 35 Ländern sowie 50 Außen- und 30 Verteidigungsminister mit hochrangigen Militärs und Vertretern der Rüstungsindustrie trafen, versammelten sich nach Veranstalterangaben mindestens 6.500 Protestierende, um den Tagungsort mit einer Menschenkette symbolisch zu umzingeln. Die Polizei sprach von 4.000 Demonstranten. Sie verschanzen sich hinter 4.400 Polizisten, Scharfschützen und Bundeswehrsoldaten, die im Inneren eigentlich nichts zu suchen hätten, das sagte Matthias Schmidt, Sprecher des Protestbündnisses, mit Blick auf die Teilnehmer der 55. Münchner Sicherheitskonferenz. Was die da in Hinterzimmern ausbaldowern, sei keine Lösung für uns Menschen, sondern nur für ihre Profite, so Schmidt. Die Doomsday Clock steht seit über einem Jahr auf 2:12, mahnte die Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden und internationale Politik von Die Linke, Claudia Heid, am Sonnabend. Die symbolische Uhr soll der Öffentlichkeit verdeutlichen, wie groß das derzeitige Risiko einer globalen Katastrophe ist. So nah wie zurzeit standen die Zeiger der Atomkriegsuhr zuletzt 1953 beieinander. Mit der Kündigung des INF-Vertrags durch die USA und der beabsichtigten Stationierung neuer Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper in Europa befürchten Friedensaktivisten ein neues atomares Wettrüsten. Wenig Hoffnung machten ihnen derweil die Geschehnisse im Bayerischen Hof. US-Vizepräsident Michael Pence forderte in seiner Rede am Sonnabend von den Europäern, dem harten Kurs der USA gegen den Iran und Russland zu folgen. Das iranische Regime befürwortet den Holocaust und versucht, ihn auch zu erreichen, beschwor Pence. Ja, also Massenvernichtungswaffen. Am Sonntag wies der iranische Außenminister Mohammed Dashavad Zarif den Vorwurf in München zurück und kritisierte die pathologische Besessenheit von Washington. In der Debatte um die Pipeline Nord Stream 2 erklärte Pence, wir können die Verteidigung des Westens nicht garantieren, wenn unsere Bündnispartner sich vom Osten abhängig machen. Bei einem bilateralen Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU habe er die Bedenken seiner Regierung hinsichtlich des deutsch-russischen Projekts deutlich gemacht. Der beste Weg zum Frieden ist ein starkes NATO-Bündnis, eine NATO, deren Mitglieder bei ihrem Energiebedarf nicht von Russland abhängig sind, so Pence, sondern von uns, den USA natürlich, das hat er nicht gesagt, aber so sieht's aus. Auch eine andere Forderung durfte nicht fehlen. Die EU solle Juan Guaido einheitlich als einzigen legitimen Präsidenten Venezuelas anerkennen. Nicolas Maduro ist ein Diktator ohne legitimen Machtanspruch, so Pence. Unmittelbar vor dem US-Vizepräsidenten hatte Angela Merkel am Sonnabend auf großer Bühne Bruchstellen im transatlantischen Verhältnis offenbart. Sie kritisierte die Alleingänge von US-Präsident Donald Trump in der Handels- und Außenpolitik. Mit Blick auf Strukturen internationaler Zusammenarbeit sagte Merkel, wir dürfen sie nicht einfach zerschlagen. Thema der Konferenz war auch der INF-Vertrag. Der russische Außenminister Sergei Lavrov kritisierte, die USA übten Druck auf die NATO-Mitglieder aus. Wir wollten ihnen die Raketen zeigen, von denen die Amerikaner glauben, dass sie den Vertrag verletzen, sagte Lavrov am Rande der Konferenz am Sonnabend. Dieser Einladung sei aber nicht gefolgt worden. Wir haben keinen Zweifel, dass die USA den NATO-Ländern angeordnet hat. Geht dort nicht hin. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland vom heutigen 18. Februar 2019. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Thema Geschichtsbewusstsein. Einer Mauer mit den Namen von 1706 vom Frankismus hingerichteten Menschen soll am Ende des Monats am Forum entstehen, hier in Barcelona. Es handelt sich um eine Gedenkstätte zu Ehren der vom Frankismus ermordeten Menschen. Ab dem 24. Februar wird eine 60 Meter lange Mauer im Forumpark unten am Meer an die 1706 zwischen 1939 und 1952 ermordeten Erschossenen erinnern. Das ist bis jetzt eine Stätte gewesen, wo diese Mauer einfach verschwunden war. Der Ort ist die Erschießungsmauer, die zu Beginn der 90er Jahre beim Bau des Forumsgeländes einfach verschwand. Der stellvertretende Bürgermeisterin Barcelonas, Gerardo Pissarello, erklärte am Mittwoch, Zitat, wir haben an diesem Ort eine historische Schuld einzulösen. Der Frankismus hatte diesen für seine Verbrechen ausgesuchten Ort benutzt, um Menschen an die Wand zu stellen. Und er hatte einen Ort ausgesucht, der abseits lag, in einer Art Niemandsland, damals zwischen San Adrià und Barcelona. Dieser Gedenkort sei heute nötiger denn je, fuhr Pissarello fort, angesichts des Anwachsens der Geschichtsverleugnung und der rechtsradikalen Tendenzen in unserer Gesellschaft. Meine Muskeln sind Maschinen. Wir sehen statt Schweiß wie Öl. Kommen wir noch einmal auf die hässliche Woche zu sprechen. Die beispiellose Rechtsverschiebung in der spanischen Politik hat also diese Woche einen weiteren Höhepunkt erreicht. Der progressivste Sozialhaushalt, den eine spanische Regierung in den letzten Jahrzehnten zur Abstimmung in einem Parlament präsentiert hat, wurde von den verfeindeten Rechtsparteien aus spanischen und katalanistischen Nationalisten gekippt. Die PP, Ciudadanos und Vox einerseits und die PDeCAT und die ERC zum anderen, allesamt Wirtschaftsrechte, auch wenn es da ein linkes Blabla hier und da zu hören gibt von ERC, waren sich einig, Regierung Sánchez wird gekippt. Der Haushalt kam nicht durch. Spanische und katalanische Nationalisten reklamierten jeder das Verdienst für sich, für ihre Fahne, ihre Nation, ihre Ethnie zu kämpfen. Und was hatten wir da nicht alles an sozialen Bonbons und sozialpolitischen Verbesserungen? Ich habe hier mal eine Liste vor mir liegen, die kann ich gar nicht aufzählen, was es da alles gab an sozialen Errungenschaften. Ich zähle nur mal die wichtigsten auf. Da gab es zum Beispiel mehr Arbeitslosengeld. Da gab es den Sozialhaushalt, der sollte um 57% steigen. Da gab es 220 Millionen für Maßnahmen gegen Gewalt gegen Frauen, da gab es 25 Millionen mehr gegen Kinderarmut, da gab es verschiedene Maßnahmen für den Mieterschutz. Die Becas, das heißt die Stipendien, die sollten um 10,2% steigen. Und dann gab es La Ley de la Dependencia, das heißt die Pflegegesetze sollten fast 1 Milliarde Euro mehr kriegen, mehr als im Haushalt vorgesehen. Dann gab es Maßnahmen für Arbeitslose, dann gab es Hilfen für Medikamente. Es gab also unglaubliche Dinge, die auch zusammen, das muss man hier auch erwähnen, mit Podemos natürlich erreicht wurden. Podemos, die linke alternative Partei, hat da sehr viel Druck gemacht. Es sollten die Uni-Gebühren zurückgeschraubt werden. Das war ein Gesetz, das war im Haushalt vorgesehen. Es sollten fast 670 Millionen für Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit eingesetzt werden. Es sollten 137 Millionen mehr für den Wohnungsbau ausgegeben werden. Es sollten Maßnahmen für die Erziehung durchgesetzt werden. Und so weiter und so weiter. Wie gesagt, es bleibt hier keine Zeit, um das alles aufzuzählen. Das alles haben wir verpasst und viele Leute sind stinksauer. Mich wundert, dass immer noch so viele Leute jetzt am Wochenende den Fahnen hinterhergerannt sind und keinen Aufstand gemacht haben gegen ihren eigenen politischen Führer. Wie gesagt, doch als grotesk muss man also die Ablehnung des Sozialhaushaltes durch die Separatistenparteien Kataloniens, ERC und Neoconvergentes PDeCAT ansehen. Über, Achtung, 2 Milliarden zusätzlich für Sozialpolitik, Infrastruktur, Verkehr, Feuerwehr und so weiter opfern die Katalanisten in diesem Haushalt. 52% Zuwachs allein hier in der katalanischen Region, im katalanischen Autonomiehaushalt hätte es geben können. Aber nein, Fem Republica, sie wollen die Garantie für ein Unabhängigkeitsreferendum von Sánchez haben. Eine Modalität, die von der spanischen Verfassung, wie wir vorhin schon gesagt haben, nicht vorgesehen ist. Also nimmt man die gesamte Bevölkerung in eine Art Geiselhaft. So sieht dumpfbackige, fanatische, blinde, Brett-vor-dem-Kopf-Politik aus. Nun gibt es am 28. April Neuwahlen zum spanischen Parlament. Der Wahlkampf hat begonnen. Barcelona Nachrichten. sexueller Missbrauch, immer mehr Fälle von Missbrauch von Kindern durch Vertreter der katholischen Kirche kommen ans Tageslicht. Diese Woche war es in der Claret-Schule in Gracia, wo ein Priester angeklagt wird, jahrelang Kinder sexuell belästigt und zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Kommen wir zu einer weiteren Maßnahme, die auch das vergiftete Klima hier in der Stadt zeigt, das sich im ganzen Land ausgebreitet hat. Es geht um die Zuhälterkultur und die Mädchenfleischbeschau. Ein sogenanntes Striptease-Lokal, ein Makro-Club, so heißt es, hat an der Rambla von Barcelona die Tore geöffnet. Dollhaus Barcelona heißt die Firma und verspricht, der Strip-Club, von dem du immer geträumt hast. Ein neuer Albtraum, haben sie wahrscheinlich nicht gedacht, wird es allerdings für die Anwohner geben, die wenigen, die da noch wohnen. Da wird ein neuer Albtraum wahr. Neben all den betrunkenen Partyhorden, den Freiern und Schreiern, kommt jetzt auch noch ein weiterer Brennpunkt hinzu. Martí Cussó, Nachbarschaftsaktivist und Mitglied des Vereins Widerstand im Gothic-Viertel, sagt, es handelt sich hier um ein Problem erster Ordnung. Wir müssen dafür sorgen, dass Lizenzen entzogen werden können. Das Problem ist nämlich, diese Leute haben eine Lizenz. Größter, luxuriösester und glamourösester Striptease-Club in Barcelona. So preist Dollhaus sein neues Etablissement auf der Internetseite an. Unglaubliche Mädchen, heißt es da. Die Bordellkultur bahnt sich ihren Weg und schlägt eine weitere breite Schneise in die Altstadt von Barcelona. Eine PDeCAT-Stadträtin, und jetzt kommt die vergiftete Fake-News-Geschichte, eine PDeCAT-Stadträtin beschuldigte diese Woche ausgerechnet die feministische Aktivistin Ada Colau, eine ausgemachte Streiterin, Ada Colau, gegen die patriarchalische Bordellkultur, zur Verdinglichung der Frauenkörper beizutragen. Ada Colau trage zur Verdinglichung der Frauenkörper bei. Mit dieser Lüge verschweigt die Separatistenpolitikerin, dass das Rathaus im Moment keine Befugnisse hat, die Lizenz zu sperren, die lange vor ihrer Amtszeit, vor der Amtszeit von Ada Colau vergeben wurde. Galapin erklärte, man werde auf die Einhaltung der Aktivitätsstriptease ganz genau achten, um zu verhindern, dass dort ein weiteres Bordell sich etabliere. Mehr können sie nicht machen. Nun benutzen das aber die anderen Politiker, um Ada Colau vorzuwerfen, sie sei praktisch in die Bordellkultur verwickelt und solche Geschichten. Lügen über Lügen, das erinnert ein bisschen an die Judenhetze in Frankreich mit den gelben Westen. Die Lüge ist leider im Moment ein sehr verbreitetes Wurfgeschoss gegen menschliche Menschenrechtsaktivisten und fortschrittliche Menschen überall auf der Welt. Ja, die ganze Politik, so scheint es manchmal, ist ein einziges Casa de Putas. Ja? Gut, also das waren die PDeCAT, eine Frau von der PDeCAT hat gesagt, und diese Regelung kommt genau aus der Zeit, wo die PDeCAT noch einen Bürgermeister hatte, da im Rathaus, der Vorgänger von der Ada Colau. Na gut, aber zu diesen Unabhängigkeitsgeschichten, und eine Sache finde ich doch gut von dem, was sie versprechen. Sie wollen nämlich eine Republik haben, nicht etwa eine Monarchie, wie wir sie ja hier haben in Spanien. Und vielleicht kommt es daher, dass es keinen katalanischen Königskandidaten gibt, was weiß ich. Aber jetzt auf der anderen Seite, bei der Monarchie, wie sieht's da aus? Das Königshaus ist ja auch manchmal wie so eine Casa de Putas. Ne? Da hatten wir unseren früheren König, der Elefantenmörder, und der hat sich dann zusammengetan mit einem anderen Königskind, die kam aus Griechenland, und dann haben sie geheiratet, und wie das so ist, wurden da drei weitere Königskinder geboren. Da ist einmal die Christina, die Infanta Christina, die hat sich dann leider mit diesem korrupten Urdangarin zusammengetan und ist seither nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen. Dann der Thronfolger, unser heutiger König, Felipe, und Wie geht's bei dem, der als Prinz ist, ja so, auch da, auch die Prinzen, die versuchen dann immer eine möglichst hübsche Frau zu finden, aber die sollte dann natürlich aus dem Adel kommen. Und da gibt's dann wahrscheinlich auch nicht so viel Auswahl, ne? Und das beste Beweis dafür ist seine Schwester Elena, das ist die hässlichste von allen. Na gut, jedenfalls, er hat dann eine Bürgertochter geheiratet, die Letizia. Und jetzt gehört also eine Bürgerliche auch zu der Familie. Und jetzt hört man, dass die Elena seine Schwester ihrem Bruder vorgeworfen hat, dass er bei offiziellen Akten nicht oft genug teilnimmt. Ne? Jetzt kommt es seiner Frau Leti zu Ohren und jetzt interveniert sie und verteidigt ihren Bruder gegen seine Schwester. Und jetzt wird natürlich die Elena wieder sauer, ja, und so, dann haben sie auf sich eingeschrien und rumgestritten und so, und hat dann noch zu Leti gesagt, sie soll sich doch mal dran erinnern, woher sie eigentlich kommt. Ne? Du kommst nicht einfach nur aus einfachen Verhältnissen. Du warst arm und du bist eine Plebejerin. Das hast du offenbar vergessen. Also mit anderen Worten, sie wirft dir vor, kein blaues Blut zu haben. Ja, eine Frage, Werner, wo hast du das gelesen? In der Olla oder in einer Klatschzeitung? Oder woher hast du diese Information? Weiß ich jetzt nicht mehr. Von deinem Kontaktmann im Schloss? Vielleicht von deinem Kontaktmann im Palast? Du musst schon die Regenbogenpresse auch mitlesen, damit du die wichtigen Sachen mitkriegst. Ne? Aber gut, wenn jetzt also die Katalanen hier ihre unabhängige republikanische Republik bekommen sollten, dann hätten wir diese Probleme nicht mehr. Oder, das wäre natürlich die beste Lösung, eine Republik, nicht nur in Katalonien, sondern in ganz Spanien. Also da würde ich dann auch noch mitmachen. Estem escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda. 91.4 de la FM. Wenige Minuten noch im heutigen Niemandsland. Es sind noch dringende Sachen zu sagen und zu besprechen. Ein großer Meister ist tot. Er war Adolf Hitler. Er war ein Engel in Berlin. Und er war der Großvater von Heidi. Bruno Ganz ist tot. Wir trauern hier im Niemandsland mit Bruno Ganz, ist einer der wichtigsten Film- und Theaterschauspieler im deutschsprachigen Raum gestorben. Bruno Ganz war auch Dr. Faust. Im Alter von 77 Jahren erlag er am Morgen des 16. einem Krebsleiden. Vertreter aus Kultur und Politik zeigten sich bestürzt. Mit Trauer und Betroffenheit haben nicht nur Vertreter aus Kultur und Politik, sondern auch einfache Leute und das Volk auf den Tod des Schweizer Schauspielers Bruno Ganz reagiert. Ganz war am frühen Morgen, wie gesagt, im Alter von 77 Jahren in Zürich an Krebs gestorben. Ganz zählte zu den wichtigsten Theater- und Filmschauspielern im deutschsprachigen Raum. Auf der Leinwand avancierte er ab Mitte der 1970er Jahre zu einem der wichtigsten Gesichter des neuen deutschen Films. Einer der Höhepunkte seiner Laufbahn war zweifellos seine Darstellung von Adolf Hitler in Der Untergang von Oliver Hörspiegel. Ganz spielte den Diktator als verzweifelten und größenwahnsinnigen Menschen zum Kriegsende im Führerbunker. Mit dem Film wurde er einem internationalen Kinopublikum bekannt. Die Bären sind vergeben. Hören wir da mal kurz rein. Ich habe hier eine Zusammenfassung über die Bärenpreisverleihung in Berlin. The Golden Bear for Best Film goes to Synonym de Nadav Lapid, produit par Saïd Ben Saïd, co-production France Israel and... Je suis arrivé en France pour fuir Israël. Fuir cet état méchant, obscène, ignorant, idiot, sordide, fétide, grossier, abominable, odieux, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur. Aucun pays n'est tout ça à la fois. Der große Preis der Jury ging aber, wie gesagt, in diesem Jahr an den französischen Regisseur François Ozon für seinen Film Gottes Gnaden, Grâce à Dieu. Da geht es um den Missbrauch von Priestern an Kindern in der katholischen Kirche. Den silbernen Bären für das beste Drehbuch erhielt La Paranza dei Bambini. Auch ein erschütternder Film. Ein weiterer Favorit des Publikums erhielt den silbernen Bären. Ich war zu Hause, aber, heißt der Film, und so weiter. Wir können jetzt die letzten Minuten nicht alle aufzählen. Regisseurin Angela Schanelek bekam den Preis für die beste Regie. Die schildert da schwer erziehbare Kinder, Kinder mit Problemen, die Verhaltensstörungen an den Tag legen und aggressiv werden. Systemsprenger, silberner Bär. Regisseurin Nora Finkscheid erhielt den Alfred-Bauer-Preis für ihr Spielfilmdebüt. Thank you very much. Gut, das war ein kleiner Überblick. Ich habe das gerade aus der Kulturabteilung von Deutschlandradio übernommen. Insgesamt 8 Bären wurden also verliehen. Einfach ist die Entscheidung für die 6-köpfige internationale Jury unter Leitung von Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche dabei nicht gewesen, heißt es. Um den Bären konkurrierten insgesamt 16 Filme und wir hatten gerade ein paar aufgezählt. Auch Fatih Akins Serienmörderstudie Der goldene Handschuh war im Wettbewerb vertreten. Gut, wir müssen fast schon raus. Ein Volk wartet. Es ist alles verloren. Im Norden steht der Russe kurz vor der Weidenamer Brücke. Im Osten am Lustgarten. Auf seinen Untergang. Tiergarten. 300 bis 400 Meter vor der Reichskanzlei. Der Film Der Untergang. Ich werde niemals kapitulieren. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Ich fließe an. Verlassen Sie Berlin. Wir können ihn doch nicht alle einfach so allein lassen. Mit dem, was den Führer erwartet, braucht er niemanden. Aber der Herr Goebbels und seine Frau bleiben doch da. Die Kinder ja auch. Ob du diesen Brief erhältst, weiß ich nicht. Unsere Idee geht zugrunde und mit ihr all das. Dieser Film wurde ja auch kritisiert, unter anderem von Menschen, die sagten, das sei zu menschlich. Hitler wäre da zu menschlich dargestellt. Bruno Ganz hätte den grausamsten aller Massenmörder, den es jemals gegeben hätte auf diesem Planeten, zu menschlich dargestellt. Das wollte man gar nicht sehen. Noch immer nicht begriffen, der Krieg ist verloren, es ist zu... Nur wir sind auf Seiten von Hannah Arendt. Wir sehen das mit Hannah Arendts Philosophie. Die Banalität des Bösen. Warum wollen Sie weiterleben? Und Sie? Warum wollen Sie so unbedingt sterben? Ich muss Ihnen sofort... Wie gesagt, ein großartiger Film. Einen anderen Film, den habe ich mir vor kurzem angesehen. Und ich muss sagen, der hat mich fast umgehauen. Das ist der Film Heidi. Da spielt Bruno Ganz den Großvater. Und... das macht er wirklich ganz toll. Und der Film ist eine wunderbare Geschichte von einem Mädchen, die zum Großvater in die Gebirgslandschaft kommt. Und der Großvater weiß am Anfang gar nichts mit ihr anzufangen. Aber nach und nach freunden die sich an und es beginnt eine Geschichte, die sollte man sich ansehen. Die Rolle von Bruno Ganz als Großvater ist genial. Meine Damen und Herren, das war's. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Tschüss, Werner. Haben wir noch Zeit für 2 Filme nächste Woche oder nicht? Kurz, du hast noch eine Minute. Mach's ganz schnell. Kurzfassung. Dann muss ich ja ganz schnell springen. Bitte. Also, Wunderbar. Am Mittwoch geht wieder das berühmte Mittwochskino los bei Goethe, 19.30 Uhr. Und vor allem ist es gratis und umsonst und der Eintritt frei. Und was wird da gespielt? Von Werner Herzog, Fitzcarraldo mit Klaus Kinski in der Hauptrolle. Das am nächsten Mittwoch um 19.30 Uhr beim Goethe-Institut. Und dann am Samstag gibt es noch eine interessante Geschichte in so einem kleinen libertären Stadtteilzentrum in Gracia im Doku-Forum. Am Samstag um 19 bis 21 Uhr, da gibt's Judgment, und zwar in Ungarn. Da sieht man dann eine konkrete Ausformung von dem zunehmenden Rechtsradikalismus überall, wo 5 Leute umgebracht werden, eine Familie und auch mit Kindern von ungarischen Neonazis. Das ist im Ateneo Libertari de Gracias in der Straße Alsina Nummer 5 am Samstag um 19 Uhr. Okay, tschüss, bis nächste Woche. Ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern und wünsche Ihnen eine tolle Woche, eine tolle Zeit, eine politisch etwas schönere Woche und natürlich eine menschlich und persönlich erfolgreiche Woche. Niemandsland ist ab übermorgen im Podcast zu hören unter www.niemandsland.kontrabanda.org oder unter www.niemandslandradio.blogspot.com. Tschüss, agur, adeo, bye bye. Und jetzt geh. Geh. Gott, vergib mir. Hey! Das Kind! Nimm das Kind weg! Los, geh mit dir. Aber sie will mich doch auch nicht. Sonnige Gemüter und im Freien seid ihr viel und die Boote, die ihr fahrt, haben weder Schwert noch Kiel, doch auch im Hallen sie wohnt. Ein Meer, das will raus und bitter schmeckt der Rauch, ein Gewitter kommt auf. Hinterm Kaufhaus des Westens hat ein LKW geparkt, der holt die letzten Reste ab von dem, was euch einmal so stark und so tief beeindruckt hat, dass ihr es heute nicht mehr glaubt. Und bitter schmeckt der Rauch, ein Gewitter kommt auf. Und ein heißer Wind verweht die Jahre, die ihr kennt. Im Spätkauf ist Black Friday und im Stadion brennt. Ein alter Mann im Kreis, der keine Schuhe braucht. Und bitter schmeckt der Rauch, ein Gewitter kommt auf. Der Wald vor eurer Tür ist nur ein kleiner Friedrichshain. Da schickt ihr eure Kinder mit ihren großen Hunden rein. Die passen gegenseitig auf, dass keiner sich verliert. Und bitter schmeckt der Rauch, ein Gewitter kommt auf. Frau vom Supermarkt hat ihren ungeschälten Reis und ihre Dinkelschrot versetzten Brote heimlich, still und leis in ein Erdloch getan. Da kommt ein Deckel drauf und bitter schmeckt der Rauch, ein Gewitter kommt auf. und ein heißer Wind verweht die Jahre, die ihr kennt. Der Spätkauf ist Black Friday und im Stadion rennt ein alter Mann im Kreis, der keine Schuhe braucht. Und bitter schmeckt der Rauch, ein Gewitter kommt auf. Zwischen Stirn und Brett liegt der weite Horizont. Da sind die Nerven zu Fuß unterwegs durchs bunte Land eurer Träume, und ihr seht euch alles nochmal an. Und bitter schmeckt der Rauch, ein Gewitter kommt auf. Zieht die Schuhe aus und setzt euch stolz ins grüne Gras auf des Zaunes anderer Seite und erhebt ein letztes Glas auf die gute alte Zeit, denn die ist jetzt vorbei. Und bitter schmeckt der Rauch, ein Gewitter kommt auf. Und ein heißer Wind verweht die Jahre, die ihr kennt. Im Spätkauf ist Black Friday und im Stadion rennt ein alter Mann im Kreis, der keine Schuhe braucht. Und bitter schmeckt der Rauch, ein Gewitter kommt auf.